قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بس ما في لي كان لي لا لا ما عندك مشكلة. طبعا هنا انتبهوا، بارك الله فيكم، في الألماني هنا قال فيقول، هي فيقول، فيقول عندك في الألماني، شوف الآية فيقول، أنا يعني استغربت، بارك الله فيكم. of Deutsch of person. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إلى قوله تعالى: ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. عند أوتو رحمه الله تعالى spricht über ein sehr wichtigen Kapitel, sage ich in diesem Zusammenhang. Und zwar, barakallahu fikum, Kapitel des Todes oder des Todesgedenken und Beschränkung der Hoffnung. Natürlich hier Qasr al-Amal Das, der hat, die hat das wörtliche Übersetzung. Das bedeutet anders jetzt. Beschränkung, die Hoffnung, da sollte man noch dazu vielleicht etwas hinzufügen, und zwar Beschränkung der Hoffnung auf langes Leben oder auf ewiges Leben. Das ist hier damit gemeint. Das geht nicht um die Hoffnung an sich selbst, sondern das geht um diese Wünsche, dass man lang lebt oder weiterlebt. Und jeder Mensch wünscht sich, dass er weiterlebt und weiterbleibt. Und deshalb hat er immer Wünsche in seinem Herzen, dass er weiter, wenn er auch krank ist, dann hat er immer die Hoffnung, dass er gesund wird, damit er weiterlebt. Das geht hier darum. Und er hat viele Ayat geholt. Rahimullah ta'ala. Barakallahu fikum. Al-Aqilu يجب عليه يتذكر الموت وأن يعلم أن هذه الدنيا زائلة ويجعل الأمل في ثواب الله ومغفرة من الله سبحانه وتعالى فلا تطيل الأمل في الدنيا لا تطيل الأمل في هذه الدنيا فكم من إنسان كان يخطط لكثير من المسائل ولكنه مات قبل أن يصل إلى هذه الآمال والأحلام التي بناها في هذه الدنيا فالإنسان إذا كان طموحا في الدنيا فعليه أن يكون أطمح للآخرة الإنسان الذي يعمل في هذه الدنيا ويجتهد فيها عليه أن يجتهد أكثر للآخرة والإنسان إذا كان متيقن وكان على يقين أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى عليه أن يجهز نفسه لذلك اليوم أما الذي يريد الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعجل له الثمرة في هذه الدنيا كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله سبحانه وتعالى لمن أراد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الإنسان العاقل يفكر في الموت قال تعالى كل نفس ذائقة الموت فكل نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت لابد أن تموت ومذاق الموت مذاق كريه يكرهه ابن آدم لكن المؤمن إذا حضره الأجل بشرته الملائكة لذلك يا أخوة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا إذا علم الإنسان أنه سيموت يستعد لذلك اليوم بالتقوى والعمل الصالح وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يعني من أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لأنه نجا من المكروه وحصل له المطلوب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي هذه الدنيا متاع ليس هذا المتاع ليس بدائم كما أن المسافر يسافر ومعه متاع يصل به إلى منتهى سفره والدنيا متاع غراض تغر الإنسان تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن ولكنها تغره وكلما تكثرت الدنيا تشبث الإنسان بها كلما كان بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وأنا ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم فذلك يا أخوة الدنيا غرارة مثل المرأة العجوز التي تتزين وتستعد للخطاب فأما العاقل الفاهم فهو يعلم أنها عجوز وليست للزواج. وأما ذلك الذي يغتر بزينتها فهو يتبعها، وفي آخر المطاف فهذا الإنسان لا يجد راحة ولا يجد امرأة للزواج. فنسأل الله العافية والسلام. يعني هذه الدنيا تغر طالبها، فإذا طلبها واتبع الهوى أدى به الهوى إلى الهاوية، وهو الخاسر في آخر المطاف. وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Das geht um nochmal um des Todes gedenken und Beschränkung der Hoffnung auf langes Leben in dieser Diesseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما متاع الدنيا إلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jede Seele wird den Tod zu Kosten bekommen, und euer Lohn wird wahrlich erst am Tag des Gerichtes voll ausbezahlt werden, und werden dem Höllenfeuer entrissen und in den Paradiesgarten eingelassen wird, dem wird Erfolg beschieden sein, und das diesseitige Leben ist nichts als ein trügerischer Genuss. Surat Imran, ja, 185. Ja, 185. Das geht hier darum, um den Tod. Jede Seele, jede Psyche, alles, was Leben hat, wird sterben. Von den Geschöpfen. Alles wird sterben. Und wird diesen Tod kosten. Alles. Und hier, Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns, dass wir uns Gedanken machen. Wenn du weißt, dass du stirbst, wie sollst du in diesem Leben agieren? Und was von einer Person du sein solltest, in diesem Leben, weil du weißt, du wirst mit Sicherheit sterben. Derjenige, der denkt und der Verstand hat, wenn er so ein Eier liest oder hört, der macht sich sofort Gedanken. Und der sagt, wenn alles stirbt, dann was sollte man tun? Das bedeutet, dass du denkst, dass du ewig bleibst oder dass du ewig lebst, ist ausgeschlossen. Weil jeder sterben wird. Ja. Weil jeder sterben wird. Aber was sollte man tun dann? Damit man natürlich hier, damit man belohnt wird am letzten Tag, damit man ins Paradies kommt, das ist der Sinn, was mit dieser Eier verbunden ist. Also wenn man weiß, dass jeder sterben wird, wie sollte man sich verhalten in diesem Leben? Subhanallah fikum, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns den Tod als Ermahnung gegeben, subhanahu wa ta'ala, damit wir ermahnt werden und damit wir versuchen, wenn wir von Tod sprechen oder wenn wir an Tod denken, dass wir etwas anderes versuchen. Und die Leute sind zwei. Leute, die wollen nur den Genuss in diesem Leben haben. Die wollen dieses Leben genießen. Und die bekommen das, was sie wollen. Und so haben sie ihren Lohn in diesem Leben bekommen. Aber am letzten Tag werden sie in die Hölle kommen. Andere aber, die wollen ihren Lohn am letzten Tag haben, deshalb agieren sie für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben und dann werden sie den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Allah hat das sehr schön erklärt, subhanahu wa ta'ala, in Surat al-Isra, in Surat al-Isra, der 18, der 19, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. بارك الله فيك جزاك الله خير. Das wird derjenige, der das diesseitige haben will, derjenige, der das diesseitige haben will in diesem Leben, der wird das bekommen, wenn Allah will. Allah gibt. Aber dann, im nächsten Leben, wird er die Hölle bekommen, wal'iyadu billah. Und derjenige aber, der Al-Akhira haben will, das wird das jenseitige Leben haben will, dieser und des Mu'min in diesem Leben, der wird seinen Lohn wird er bekommen, und das, was er gemacht hat, wird belohnt. So, die andere Eier, jede Seele wird den Tod kosten. Und am letzten Tag werdet ihr ihren Lohn bekommen. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Das ist so schön im Arabischen. زُحْزِحَ, زَحْزَحَ, بَرَكَ فيكم, ist eigentlich ein Wort. Das heißt, wenn du etwas Schweres schiebst. Das heißt, man rutscht. Das heißt, wer ein bisschen wegrutscht von der Hölle, dieser hat gewonnen. Und dieses Leben ist ein trügerischer Genuss. Das Leben hier, das diesseitige Leben, ist nur trügerisch. Das ist genau wie eine alte, sehr alte Frau, die eigentlich nicht so heiraten ist und auch an Heirat nicht denkt. Diese sehr alte Frau, die schminkt sich und die will heiraten. Und dann kommt ein junger Mann und der bittet um ihre Hand. Das ist das Leben. Überleg dir, wie das, dieses Beispiel hier, eine 90-jährige Frau, die schminkt sich und dann kommt ein 25-jähriger Mann und der will sie heiraten. Und der ist so gebunden an sie. Ja, und das ist genau, was in diesem Leben ist. Es gibt noch ein Beispiel, auch Ibn Abbas hat davon erzählt, dass Ad-Dunya am letzten Tag in ein Bild von einer alten, hässlichen Frau sein wird, und die Leute, die wird sagen, oder es wird gerufen, wo sind die Leute, die dieser Frau gefolgt haben? Dann kommen viele, sagen, geht mit ihr in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt eine sehr schöne Überlieferung von unserem Propheten, der sagte, Ad-Dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Diese Dunya ist verdammt und alles, was in dieser Dunya ist verdammt, außer erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und was dazu gehört, wa alim wa mutallima. Das wird einer, der wissend ist, und einer, der nach Wissen sucht. Alles andere, das wird alles andere in Dunya ist sinnlos. Ist sinnlos. So, barakallahu fikum. Die meisten Leute in Dunya, die machen sich Sorgen um Armut. Aber das ist nicht so. Die Angst vom Propheten sallallahu alaihi wasallam um uns, die Sorge war nicht Armut, nein. Sondern das war, dass wir uns verteifern für Dunya. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hab nicht Angst um euch wegen Armut, sondern ich mache mir Sorgen um euch wegen Dunya. Wenn ihr so viel bekommt und dann werdet ihr euch verteifern wegen Dunya, wie diejenigen, die vor euch waren, die Völker, die vor euch waren, die haben sich verteifert in Dunya-Sache. Dann hat die Dunya sie fertig gemacht und dann wird sie auch euch fertig machen. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, ich will keine Dunya, ich will kein Leben, gar nicht, nein. Sondern barakallahu fikum. Das heißt, du sollst in dieser Dunya alles tun, dass du Al-Akhira gewinnst. Und diese Dunya, das bedeutet, du sollst nicht nur für diese Dunya leben, sondern du lebst in dieser Dunya und du weißt, dass du sterben wirst. Was ist für dich wichtiger? Diese Dunya, die kurz ist und die vergänglich ist, oder das ewige Leben, was ewig ist und was nicht vergänglich ist? Willst du den Lohn von deinem Schöpfer im Paradies, oder willst du einen trügerischen Genuss haben in diesem Leben? Und dann am Ende hast du davon nicht. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. بارك الله فيكم. Dann hat ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل ذكر: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذا من مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تكسب في المستقبل، فلا تدري هذه النفس أيكون لها شر أم خير، الله أعلم. أتموت اليوم أو تموت غد، الله أعلم. أتموت على عمل صالح أو عمل غير صالح، الله أعلم. فما تدري هذه النفس، وما تدري كذلك بأي أرض تموت. فإذا كان الإنسان لا يدري ما سيأتي في المستقبل، ولا يدري بأي أرض سيموت، أو في الصباح أو في المساء، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ عليه ألا يطول أمله، بالعكس عليه أن يعمل الله سبحانه. فلا يقول أنا شاب وعندي كثير من السنين، الله أعلم هذا الشاب يعيش أم لا. ثم قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل الإنسان، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش أكثر من ذلك، ولا دقيقة ولا ثانية، لأنه لا يعلم بأي أرض يموت، ولا يعلم ماذا يكسب غدا، ولا يعلم متى الموت. فلو فعل ما فعل، لو فعل ما فعل، والله قد كتب عليه الموت، والله سيموت، ولو كان في بروج، ولو كان أين ما يذهب. فالإنسان عليه أن يفهم هذه المسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Und keine Seele weiß, was sie morgen erwerben wird. Und keine Seele weiß, in welchem Land sie sterben wird. 31, 34. Und wenn Allah die Menschen wegen ihrer Ungerechtigkeit bestrafen würde, würde er kein einziges Lebewesen auf dieser Erde belassen. Doch er gewährt ihnen Aufschub bis zu einer festgesetzten Frist. Und dann, wenn ihre festgelegte Zeit abgelaufen ist, so können sie um keine Stunde aufschieben oder vorverlegen. 16, 61. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Diese beiden Stellen, die der Autor gebracht hat, die sind sehr schön. Und zwar erstmal: keine Seele weiß, was sie morgen erleben wird. Das bedeutet, du weißt nicht, was morgen auf dich zukommt. Du weißt gar nicht. Wir wissen alle nicht. Wir wissen nicht erstmal, und wir wissen auch nicht, ob wir leben werden oder nicht. Und wir wissen nicht auch, in welchem Land wir sterben. Aber etwas ist Fakt: wenn Allah für eine Person entschieden hat, dass die Person sterben wird, dann wird diese Person überhaupt keine Sekunde bekommen. Weder vor noch nach. Das wird in der festgelegten Zeit, wenn diese Person sterben. Und natürlich, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, dieses Wissen, wann man sterben wird und wo und wie, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erzählt, der hat gesagt, es gibt 5 Themen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und er hat das gelesen: in Allaha indahu ilmu sa'a, wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سورة لقمان دي آيفين غايسك. Und zwar, Allah سبحانه وتعالى hat das Wissen über الساعة, über den letzten Tag. Allah سبحانه وتعالى lässt es regnen. Allah سبحانه وتعالى weiß, was in الأرحام und die Mutter ist. Und keine Seele weiß, was sie morgen erwerben wird. Und keine Seele weiß, wo sie sterben wird oder in welchem Land sterben wird. Und das ist die Sache, das wird, oh Mensch, das müssen wir verstehen, das ist an uns gerichtet. Oh Sohn Adam, oh Mensch, du weißt nicht, wann du stirbst. Du weißt nicht, was du erwerben wirst. Und noch dazu, wenn Allah bestimmen hat, dass du stirbst, dann wirst du keine Sekunde mehr bleiben. Das bedeutet, macht dir keine große Hoffnung, dass du ewig bleibst, und macht dir keine große Hoffnung, dass du alles schaffen wirst und das alles bekommen wirst. Nein. Weil einige Leute sagen, ja, ich bin noch 20, ich habe bestimmt noch 50, 60 Jahre zu leben. Allahu alam. Übrigens, die meisten, die sterben, die sind Jugendliche, die sind nicht die Älteren. Und wenn du die Statistiken siehst, dann siehst du das. Deshalb barakallahu fikum, sagt Allah, da sollte man sich Gedanken machen, indem man praktisch wird in diesem Leben. Wenn ich nicht weiß, dann soll ich mich vorbereiten auf diesen Moment. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dann beschließt, dass ich sterbe, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala meine Seele wegnehmen lassen und keiner wird mir helfen. So sollte der Mensch denken in seinem Leben. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Dann die nächste Aya. Ja, ihr Lieben, amenu. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أو the next آية بارك الله فيكم. Die Ayat von Surat Al-Mu'minun. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. يا أخوة, إذا الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يجعل ولده وأن يجعل أهله وأن يجعل أمواله سبب أمواله سببا في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى أو في التكاسل لطاعة الله سبحانه وتعالى, ولا يسوف الإنسان لنفسه ويطول الأمل عنده لما يأتيه الموت فيقول ربي ارجعون أو لولا أخرتني إلى أجل قريب, يعني يا رب لو تعطيني بس شوية وقت, أو يا ربي ارجعني فقط سأعمل كل شيء غير. لا, أي أن الإنسان لا يظن في نفسه أنه سيرجع أو أنه سيعطى فرصة. الفرصة موجودة في حياته الآن, فإذا ذهبت ذهب, فإياك أيها المسلم, إياك أن تكون من الذين يسوفون لأنفسهم ويطول الأمل عندهم وتظن أنك ستدارك, لأنك لا تدري بأي أرض تموت ولا تدري بأي متى تموت ولا تدري ماذا قد كتب الله سبحانه وتعالى لك. ويوم القيامة المسألة هي بالموازين والأعمال, فمن ثقلت أعماله ثقلت كفت ميزانه هذا هو الذي يربح أو يفوز, أما الآخر هو الذي يهلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. Dann die nächsten zwei Stellen, die der Autor erwähnt hat, und zwar einmal von Surat al-Munafiqun, und zwar sinngemäß: O die ihr glaubt, lasst euer Vermögen und eure Kinder euch nicht vom Gedenken Allahs ablenken. Wer das tut, das sind die Verlierenden. Und spendet von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt. Und er spricht: Mein Herr, hättest du mir eine Feile auf Schub gegeben, so hätte ich gespendet und wäre einer der Rechtschaffenen geworden. Aber Allah gibt nie einer Seele auf Schub, wenn ihre Stunde gekommen ist, und Allah ist wohl vertraut mit allem, was ihr tut. Surat al-Munafiqun, die Sura 63, die Ayat 9 bis 11. Der Mensch ist so. Der sieht doch Beispiele, aber der lernt nicht davon. außer diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die richtig das verstanden haben. Der Mensch kommt immer mit einer Ausrede: meine Kinder, mein Vermögen, ich muss arbeiten, ich muss meine Kinder, für meine Kinder sorgen und so weiter. Und deshalb, der verlässt und vernachlässigt der Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Begründung. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala: macht das nicht. Ja, ulladhina min la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Du sollst nicht wegen deiner Kinder und wegen deines Vermögens Allahs Gedenken verlassen oder vernachlässigen. Das ist eine Sache und das ist eine Sache. Du kannst deine Kinder und dein Vermögen dafür benutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, um für Allah das zu machen. Und spende von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Weil Allah dir das gegeben hat. Nicht, dass du wartest und immer sagst, später, später, später, später, bis der Tod zu dir kommt. Und dann sagst du, ja, oh Allah, gib mir nur ein bisschen, ich muss das machen. Da gibt es nicht. Und die Eier haben wir, barakallahu fikum, die Eier, die davor war. Und zwar in Surat al-Nahl, die Eier 61. فَإِذَا جَاءَ جَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wenn ihre Stunde gekommen ist, dann werden sie keine Stunde Aufschub gewährt und keine Stunde vorverlegen oder danach. Es gibt nicht. Allah sagt, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُهُمْ. Es gibt nicht. Wenn Allah das entschieden hat, dann wird diese Seele sterben. Die andere Ayah, barakallahu fikum, das ist natürlich, das sind viele Ayat, und zwar von Surat al-Mu'minun. Und zwar, wenn schließlich der Tod zu einem von ihnen kommt, wird er sagen: mein Herr, lass mich zurückkehren, auf dass ich gute Werke tue, die ich vernachlässigt habe. Doch nein, das sind nur Worte, die er so hin sagt. Und vor ihnen ist eine Schranke bis zum Tag der Auferstehung. Der Mensch ist so, wenn der Tod zu ihm kommt, sagt: oh Allah, lass mich zurück, ich werde besser werden. Und das ist klar. Deshalb sagen die Gelehrten, wenn ein Ayat kommen, da gibt es keine Reue mehr. Es gibt keine Reue. Also wenn du die Wahrheit dann siehst, dann gibt es keine Reue mehr. Und wenn man den Tod vor sich, den Engel des Todes vor sich sieht, dann sagt: oh Allah, verzeih mir, vergib mir, es gibt nicht mehr. Weil diese Person die Zeit gehabt hat in diesem Leben und er hat das verbraucht. Du hast eine Chance gehabt und du hast diese Chance verbraucht in deinem Leben. Du kannst nicht mehr sagen, ich will zurück. Und Allah weiß genau, wenn du zurückkehrst, dass du nicht das machst, was du gesagt hast. Viele Menschen sagen: oh Allah, gib mir nur diese Möglichkeit, verzeih mir, und dann werde ich anders. Am nächsten Tag, der macht schlimmer als der erste Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb, das sind Ayat, damit wir verstehen. Am letzten Tag dann wird alles gewogen. Und wenn deine guten Taten, guten Handlungen besser sind, dann wirst du ins Paradies kommen. Wenn nicht, dann in die Hölle, wal-iyadu billah. Ihre Gesichter, wal-iyadu billah, werden verbrannt sein, werden schwarz sein von dieser Asche, wal-iyadu billah. Und die werden unerkannt sein durch das Feuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, jeder Mensch musste sich Gedanken machen und er muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ist es nicht Zeit für die Gläubigen, dass sich ihre Herzen beim Gedenken Allahs und der Wahrheit, die ihnen offenbart wurde, demütigen Khushu' bekommen? Das ist die Sache, barakallahu fikum. Deshalb derjenige, der an Tod denkt, der wird natürlich Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und er wird natürlich, barakallahu fikum, versuchen, was anderes zu machen. Das heißt, wenn du Allah gedenkst, dann wird dein Herz wird Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und das ist diese Ayah, ist sehr schön. Damit der Muslim sich, barakallahu fikum, überlegt, ist das nicht Zeit? Nachdem wir Koran gelesen haben, nachdem wir das gesehen haben, was die Leute erleben, ist das nicht Zeit für die Gläubigen, dass sie Allah, und das war so eine Ayah, نسأل الله سبحانه وتعالى دسو فرمانيات سبحانه وتعالى dass der Muslim, dass der Gläubige sich Gedanken macht. Das heißt, weil der Muslim Allah fürchtet, weil der Muslim gut ist, dann hat er Demut in seinem Herzen. Aber die anderen haben das nicht. Deshalb, Barakallahu fikum, diejenigen, die denken, sie werden immer leben, sagen später, später, später, diese Leute werden nicht wirken im Leben. Aber diejenigen, die immer Angst haben, dass sie sterben werden, diese Leute, Barakallahu fikum. Und diese Leute, die natürlich versuchen, gute Muslime zu sein, das sind die Muslime, die wirken in diesem Leben und die sind nicht anderes als diese gottesfürchtigen Leute, die verstanden haben, das Leben ist nicht lang und wir werden sterben. Ich muss mein Leben nutzen für Allah subhanahu wa ta'ala, bevor die Zeit kommt und ich habe keine Zeit. Er sagte sehr schön in Nawawi, إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنًا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَ نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيًّا وَطَنَا جَعَلُهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْعَمَالِ فِيهَا سُفُنًا. Das ist sehr schön gesagt von ihm. Das bedeutet, es gab unter إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنًا, es gibt schlaue Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben sich von diesem Leben getrennt und sie wollen keine Versuchungen in diesem Leben. Als sie dieses Leben angeschaut haben, dann haben sie gewusst, dass dieses Leben zu Ende kommen wird. Deshalb haben sie das Meer, haben sie ihr Leben wie ein Meer gesehen und sie sind auf einem Schiff und die sind verschifft oder die sind auf diesem Schiff mit den guten Taten, damit sie Ufer oder damit sie Strand, da sage ich jetzt Sicherheit erreichen, indem sie ins Paradies kommen. Du wirst nie ewig in diesem Leben sein. Die guten Taten sind ihre Schiffe und das Leben ist mehr und sie versuchen mit guten Taten weiter zu leben, weil sie nicht ewig bleiben. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك اللهم وكفرنا. Die gute Schwestern im Internet, inshallah, wir treffen uns morgen zum Unterricht in Metall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.